Während Raskolnikow den Brief las, war sein Gesicht fast schon von den ersten Zeilen an nass von Tränen. Als er aber geendet hatte, war sein Gesicht bleich und verkrampft, und ein schweres, galliges, böses Lächeln krümmte seine Lippen. Er legte sich mit dem Kopf wieder auf sein dünnes und abgenutztes Kissen und dachte lange nach. Sein Herz schlug stark und seine Gedanken brandeten in starken Wogen an. Schließlich wurde es ihm zu dumpf und eng in dieser gelben Kammer, die einem Käfig oder einem Kasten glich. Die Augen und die Gedanken verlangten nach einer freien Weite. Er nahm seinen Hut und ging hinaus, diesmal ohne Angst, jemandem auf der Treppe zu begegnen. Das hatte er vergessen. Er schlug die Richtung zur Wassiljew-Insel ein, über den Wosnesenski-Prospekt. Als eile er dorthin in einer bestimmten Angelegenheit. Dabei ging er aber, wie es seine Gewohnheit war, ohne den Weg zu beachten, flüsterte vor sich hin und sprach hin und wieder laut mit sich selbst, so dass er den Vorübergehenden auffiel. Viele hielten ihn für betrunken. Der Brief der Mutter hatte ihn erschüttert. Doch über die Hauptsache, den springenden Punkt, um den sich alles drehte, war er auch nicht einen Augenblick, nicht einmal während des Lesens, im Zweifel gewesen. Das Wesentliche der Sache war für ihn schon entschieden, und zwar endgültig. Zu dieser Heirat darf es nicht kommen, solange ich lebe, und der Teufel hole diesen Herrn Luschin. Die ganze Geschichte ist doch vollkommen klar, murmelte er, höhnisch lachend und im Voraus triumphierend über den Sieg seines Entschlusses. »Nein, Mama, nein, Dunja, mich könnt ihr nicht täuschen. Und Sie entschuldigen sich noch, dass Sie mich nicht um Rat gefragt und ohne mich die Sache beschlossen haben. Das fehlte noch. Sie meinen wohl, dass man es jetzt nicht mehr zerreißen könne. Wir wollen mal sehen, ob man's kann oder nicht kann. Sie haben auch eine glänzende Ausrede gefunden. Pjotr Petrowitsch sei so beschäftigt, dermaßen beschäftigt, dass er nicht anders als per Eilpost, ja fast per Eisenbahn heiraten kann. Nein, Dunetschka. Ich durchschaue alles und weiß, worüber du mit mir so viel zu sprechen hättest. Ich weiß auch, worüber du die ganze Nacht im Zimmer auf- und abgehend nachgedacht hast und was du vor dem Bilde der Gottesmutter, das in Mamas Schlafzimmer hängt, gebetet hast. Es ist schwer, Golgatha auf sich zu nehmen,